So hat er. 3,50 €. Das Ding hier. Du hast es dir ausgedruckt. Ich hab's kopiert. Ja, du bist gestattet. Das ist in diesem Büchlein drin. Wir haben in Moodle noch andere Aufgaben drinstehen, also die können Sie selbst gerne machen. Da haben wir keine Musterlösungen drin, sondern wir haben Lösungswege aufgezeichnet. Und die Lösungswege bestehen darin, dass wir Ihnen einfach noch 5 weitere Quellen gefunden haben, wo Sie, wenn Sie die Kapitel sich durchlesen, dann die Lösung sicherlich finden. Wenn Sie vorher in der Vorlesung waren, schon mal drüber nachgedacht haben und vielleicht noch die eine oder andere Aufgabe gemacht haben. Es gibt zu der Veranstaltung keine Übung. Also Sie können das allenfalls selbst organisieren. Ja, also es spricht nichts dagegen, Lernproben zu organisieren. Nach meiner persönlichen Erfahrung, also als Studierender, hatte ich da auch nicht so unbedingt die Tendenz, die Neigung dazu, das in Gruppen zu machen, aber ich habe dann später als Dozent festgestellt, dass wenn ich so mehrere Sachen parallel gemacht habe, dass dann die Kurse, die regelmäßig systematisch in Lerngruppen gelernt haben, dass da die Klausuren auch systematisch besser ausgefallen sind. Ja, ich habe das jetzt nicht so oft gemacht, dass ich sagen könnte, das ist jetzt ein wissenschaftlicher Beweis. Mir ist das nur persönlich aufgefallen. Kann auch Zufall gewesen sein, aber wie gesagt, meine persönliche Erfahrung ist, probieren Sie es mal aus. Es muss nicht für jeden sinnvoll sein. Ja, manch einer empfindet das vielleicht als Belastung, wenn man sich dann auch abstimmt mit anderen und jeder erzählt was anderes und am Ende kommt nichts raus. Ja, dann war das vielleicht nicht die richtige Lerngruppenkonstellation, aber das kann sehr gut funktionieren. Probieren Sie es einfach mal aus. Okay, dann Thomas Lenk hatte beim letzten Mal angefangen, der Einführung System und abhängige Grundbegriffe und Grundfragen, das will ich jetzt auch gar nicht weiter wiederholen. Sie haben das im Punktdruck, Sie füllen die Lücken einfach selbst aus und wenn Sie mal nicht da sind, dann haben Sie ja noch ein paar Kommunikationen, die Sie fragen können. Dass Sie erinnern sich an diese Geschichten hier. Ja. Okay. Hier vorne. Ach, das ist wohl. Also Thomas Lenk erläutert. Und er kam dann zu diesen wirtschaftlichen Grundfragen. Horizont hat man da, der Unterschied zwischen privaten Gütern und öffentlichen Gütern kommt nochmal, es geht sicherlich auch ein Begriff. Okay, dann die Frage, welche Produktionsverfahren sollen angewandt werden, also die Wahl zwischen Arbeits- oder kapitalintensiven Produktionsweisen und die Entscheidung für oder gegen Energie- und Rohstoffsparende Produktionsverfahren. Das sind einfach nur Beispiele. Er hat Ihnen das bereits kurz erläutert und gesagt, dass eben neben den Adaptationsfragen der Manifestation Rolle, dann es noch Distributionsfragen kommt. Man kennt das so theoretisch, weil man eine gewisse Abstraktion erreichen will. In der Praxis lässt sich das hier exakt trennen, also Frage der Distribution, Frage der Verteilung. Und wenn wir von Umverteilung sprechen, dann meine ich eben die Distribution. Aber Distribution an sich meint erstmal, wie sind die Güter, die produziert wurden, also die über die Allokation da sind, wie werden die verteilt innerhalb der Gesellschaft. Und da kann man zum einen schauen, wie sind die Güter zwischen den Personen verteilt, also diese personale Verteilung, und zum anderen kann man schauen, wie sind die Güter zwischen den Regionen verteilt. Also da können Sie zum Beispiel vergleichen Region München mit dem mit der Region Bayerischer Wald. Sie können vergleichen Frankfurt am Main und Nordhessen oder Ostdeutschland und Westdeutschland oder Emsland und Hannover. Ja, also das sind so Distributionsfragen, die regionale Unterschiede oder regionale Disparitäten vielleicht zutage fördern. Und wenn Sie sich angucken, wie ist die personale Verteilung, da sind Sie bei Themen wie Grundsicherung, Existenzsicherung in Deutschland, soziale Friedenssicherung, ja, und diesen ganzen Geschichten. Was noch fehlt, kommt heute, aber wir sagen nicht alles, was noch fehlt, also für heute kommt wieder was dazu. Und zwar, wenn Sie in dieser Aufstellung bleiben, Allokationsfragen, Distributionsfragen, dann fehlt im Prinzip noch ein drittes Element. Thomas Lenk hatte das schon erwähnt, fällt jemandem ein, was noch fehlt? Genau, Stabilisierung fehlt noch. Danke. Stabilisierung fehlt noch und ich habe es mal kurz noch angefügt. Ja, Stabilisierung ist Fragen, also wie lässt sich wirtschaftliche Entwicklung stabilisieren, und da hat man immer zwei Dimensionen so im Blick. Man weiß, wirtschaftliche Entwicklung, also das ist ein Prozess im Zeitablauf. Man schaut sich also wirtschaftliche Entwicklung im Zeitablauf an und die wirtschaftliche Entwicklung im Zeitablauf bezogen auf bestimmte Kennzahl, also zum Beispiel Bruttoinlandsprodukt, Bruttonationaleinkommen, das soll so zunehmen im Zeitablauf, das bezeichnet man dann als Wachstum, und man weiß, es geht nicht immer nur nach oben. Wachstum findet sicher auch vielleicht nicht unendlich statt, also was das Wachstum der Volker anbelangt, die wachsen nicht in den Himmel. Und ob das gibt, so ein bisschen unendliche Längs, darüber streitet man sich schon seit Jahrzehnten. Ja, man weiß, es geht mal nach oben, mal nach unten, also man hat so Schwankungen und die können mal heftiger und mal weniger heftig sein, und da besteht eben die Idee, dass man das so ein bisschen stabilisiert, also Tendenz nach oben, aber die Ausschläge eben nicht so stark, also die konjunkturelle Entwicklung soll eher geglättet sein und nicht so starke Ausschläge. Das sind die drei Grundfragen, die man stellen kann. Damit haben Sie jetzt so systemunabhängige Grundbegriffe und Grundfragen drauf. Wie gesagt, Sie können das nochmal nachlesen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie funktionieren Märkte so grundsätzlich? Und hier kommt jetzt so auf diese theoretische Vorstellung. Also wir können ja, Sie können ja zum Beispiel dienstags auch mal auf den Leipziger Wochenmarkt gehen, mal auf den Marktplatz, und da mal hin und gucken Sie, wie so ein Markt funktioniert. Ja, und dann nehmen Sie nochmal so ein Lehrbuch her, zum Beispiel eben ein Gelenk oder ein anderes, und dann vergleichen Sie das mal miteinander. Ja. Und dann werden Sie feststellen, dass der alte Markt in der Realität funktioniert ein bisschen anders als Markt. Aber wir sind ja hier in der Wissenschaft und wir beschäftigen uns mit diesen Modellen. Und wir kommen irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, der Markt, so wie wir uns den vorstellen, funktioniert nicht. Das heißt, es gibt ein Marktversagen, und dann gucken wir mal, inwiefern der Staat dann in Aktion treten kann. Und zum Ende hin kommen wir noch auf Systemfragen zu sprechen. Also hier die beiden Büchlein noch. Wie gesagt, dieser spezielle Abschnitt zu den Steuern wir in der fünften Auflage, wo also Lenk hier mit auf dem Deckel steht. Lenk ist schon auch vorher drin gewesen mit der Mikroökonomik. Also das, was wir hier in der Einführung in die VWL machen, das finden wir auch in älteren Auflagen dieses Büchleins. Achso, und das hat man nicht gesagt, wenn Sie sich für den Matthew-Tyler entscheiden, also Matthew-Taylor, dann Sie sind ja völlig frei in der Wahl, ja, dann gibt es hier ein separates Übungsbuch auch dazu. Und wenn Sie sich für andere entscheiden, dann schauen Sie einfach mal, es gibt oftmals dann auch Informatik und nicht entscheiden. Ja, zunächst mal kann man verschiedene Arten von Märkten unterscheiden. Markt meint da immer, also mit Markt meint man in der Volkswirtschaftslehre einfach das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Also da, wo sich Angebot und Nachfrage treffen, da ist der Markt und es kommt eine Austauschbeziehung zustande, die vermittelt ist über den Preismechanismus. Das können Sie überall so nachlesen. Wenn Sie jetzt mal verschiedene Märkte sich anschauen, da finden Sie welche für Güter und Dienstleistungen, die eben über den Preis stattfinden. Und Sie finden aber auch andere Märkte, also zum Beispiel vorgelagerte Märkte für die Produktionsfaktoren. Und die bezeichnet man nicht als Gütermärkte, sondern als Faktormärkte, also die Faktoren sind Faktoren gemeint wie Kapital und Arbeit auf Boden und man trennt eben in den neueren Theorien, sagen wir mal so seit den 70er, 80er Jahren, auch dieses technische und organisatorische Wissen von der rein physischen Arbeit. Ja. Früher war das klar, Arbeit hat was mit Muskeln zu tun, in heutiger Zeit nicht mehr so unbedingt. Kommt mehr auf das an, was man an anderer Stelle hat. Man muss es nicht nur da haben, sondern eben auch da. Und das wird aber getrennt in Arbeitsleistung und technisches, organisatorisches Wissen. Ja, und worüber werden da Angebot und Nachfrage in Ausgleich gebracht? Natürlich auch über den Preis. Ja, also Angebot und Nachfrage werden immer über den Preis vermittelt. Und Sie können jetzt meinen oder fragen, ja, kennt ihr sein Ziel nicht? Da steht doch überhaupt nicht Preis. Also das, was hier steht, das sind nichts anderes als Preise. Nur werden diese Preise anders bezeichnet. Auf dem Arbeitsmarkt, da ist der Preis ganz einfach der Lohnsatz. Und wenn Sie den Inflationsbereinigen, dann ist das der Reallohnsatz. Ja, aus Sicht des Arbeitnehmers ist das vielleicht das Gehalt und aus Sicht des Unternehmers ist das eben der Unternehmerlohn. Das ist immer so eine sehr beliebte Frage, auch bei Betriebswirten muss man als Unternehmer eigentlich Gewinn machen. Und dann wird man manchmal die etwas naive Antwort, ja klar, der Unternehmer muss ja auch Geld verdienen, aber der Unternehmer hat ja vorher schon seinen Unternehmerlohn einkalkuliert. Wenn nicht, dann kann er schlecht kalkulieren. Und insofern verhungert er also auch nicht, wenn das Unternehmen keinen Gewinn hat. Und hier steht es halt als Unternehmerlohn. Ja, und auch für den Boden gibt es einen Preis. Ja, für Kapital ist der Zins der Preis. Und für technisches und organisatorisches Wissen gibt es natürlich auch einen Preis. Das kann der Lohn sein, ja, man muss einen höheren Lohn zahlen für einen gut ausgebildeten Arbeitnehmer, aber es kann eben auch die Patentgebühr sein oder die Lizenzgebühr, die man entrichten muss, wenn man eine Idee nutzt. Also hier geht es klar um Eigentumsrechte, und zwar hier in dem Fall geistiges Eigentum. Ja, man kann jetzt weitere Märkte unterscheiden. Wenn Sie im Bereich der Unternehmen sind, dann wissen wir, man kann auch Teile von Unternehmen handeln oder ganze Unternehmen handeln. Und das funktioniert über Aktienmärkte. Und was ich da als Preis für einen kleinen Teil des Unternehmens ergibt, das ist der Kurs. Und wenn Sie mal ganz einfach sehen wollen, wie man so einen Kurs berechnen kann, dann schauen Sie mal in den Profinger rein, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Ja, das ist vielleicht ein Lehrbuch, was sich eher an Nicht-Ökonomen richtet. Für Sie ist das viel zu einfach, aber wenn Sie es mal ganz einfach haben wollen, und manchmal führt das auch zu Erkenntnis, dann können Sie auch mal in so ein Lehrbuch anschauen. Dann Geldmärkte, da werden als Währungen gehandelt. Da ist der Zins gepreist. Also technisch ist das dann das Prinzip dasselbe. Ja, wenn Sie einmal drin sind in der Denke, in der volkswirtschaftlichen Denke und in der volkswirtschaftlichen Arithmetik, wenn Sie die Grafiken kennen, wie das dann auch abgebildet wird, wenn Sie da einmal drin sind, dann werden Sie sehen, dass das im Prinzip immer wieder dasselbe ist, ja, nur eben mit anderen Interpretationen. Aber das Handwerkszeug ist immer dasselbe und so geht es ja auch dem Handwerker. Ja, wenn er einmal das Handwerkszeug beherrscht, dann kann er vieles machen und ihm wird es genauso gehen. Also müssen wir jetzt erstmal schauen, dass Sie das Handwerkszeug drauf haben. Also wir fangen mal ganz hier oben an. Und so stark in die Details kommen wir nicht. Das werden Sie dann bei den Kollegen hören. Ja, im Wechselkurs ist zustande gekommen, werden wir hier in der EVGL nicht besprechen. Es geht erstmal darum, dass Sie hier oben das Handwerkszeug mitkriegen und dass Sie das haben und beherrschen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, dann nachzuvollziehen, was die Kollegen so machen. Okay, dann kann man weiter unterscheiden zwischen offenen Märkten und beschränkten Märkten. Also offene Märkte sind Märkte, wo jeder einfach einen freien Zugang hat. Also zum Beispiel so ein Wochenmarkt, der Markt für Brot, der Markt für Brötchen, der Markt für Milch. Also, wobei Sie da auch schon wieder Beschränkungen haben, nämlich auf der Anbieterseite, ja, also kann nicht jeder einfach Brot backen, sondern man muss einen Meister haben, einen Meistertitel haben. Und da sehen Sie, dass so ganz einfache Märkte, wo man denkt, ja, das ist ein offener Markt, in Wirklichkeit kein offener Markt ist. Also wir haben in sehr, sehr vielen Fällen mit Märkten zu tun, wo die Marktteilnehmer entweder staatlich reguliert werden oder sich selbst regulieren. Ja, und da sind Sie im Prinzip bei den beschränkten Märkten, was wohl in den vielen Fällen eher die Realität sein dürfte, wo Sie Konzessionen brauchen, irgendwelche Befähigungsnachweise, Gesundheitspass, Meistertitel und so weiter. Oder Sie können sich auch nicht einfach hier auf den Wochenmarkt stellen und irgendwie Ihren Schnittlauch vom Balkon verkaufen, sondern Sie müssen eben zum Marktleiter gehen und erstmal eine Erlaubnis haben. Ja, und es gibt dann auch Märkte, die sind vollkommen geschlossen. Da wäre ein Beispiel die Rüstungsindustrie, Rüstungsgüter, wo man nicht einfach als Güter auftreten kann, aber auch nicht ohne weiteres als Nachfrager. Ja, was bezeichnet man als vollkommener Markt? Und das wird Sie durchs ganze Studium hindurch beschäftigen. Also das brauchen Sie immer wieder im Studium, wenn Sie ökonomische Probleme diskutieren, wenn Sie das Zustandekommen von Austauschbeziehungen auf Märkten sich anschauen, und das werden Sie noch sehr, sehr, sehr oft tun, dann machen Sie das immer im Modell. Und in dem Modell kommen Sie zu bestimmten Aussagen. Ja, und da dürfen Sie eben nicht vergessen, dass diese Modelle auf bestimmten Annahmen beruhen. Das heißt, Sie müssen also gucken, aufgrund welcher Annahmen kommen Sie schließlich über das Modell zu bestimmten Aussagen. Ja. Und manche Aussagen, die Sie aus dem Modell bekommen, die werden Ihnen, also Ihr gesunder Menschenverstand, Bauchgefühl, Ihre Intuition, die wird Ihnen sagen, klingt irgendwie komisch. Ja? Ist so nicht, also zumindest nicht auf dem Leipziger Wochenmarkt. Da haben Sie vielleicht was anderes beobachtet und Sie waren da schon mehrmals. Dann vergewissern Sie sich der Annahmen oder erinnern Sie sich an die Annahmen zurück. Was macht einen vollkommenen Markt aus? Ja, und dann gehen Ihnen so langsam die Lichter auf. Also hier kommen vielleicht zwei Anstriche reingeflogen, es werden noch mehr. Und zwar einheitliche oder homogene Güter. Ein Apfel ist ein Apfel ist ein Apfel. Ja, also man hat nur ein homogenes Gut und meinetwegen ist das ein Apfel. Ja, in der Realität gibt es gelbe, grüne, rote Äpfel, gestreifte, karierte, was weiß ich, und so weiter. Also es gibt ganz vielfältige Äpfel, kleine, große, dünne, dicke, also ganz verschiedene, flache. Ja, in der Theorie gibt es nur ein einziges Gut. Deswegen spricht man von einem homogenen Gut. Das heißt, es gibt keine Qualitätsunterschiede. Also es gibt auch keinen Wurm im Apfel, sondern es gibt nur einen Apfel. Also ein homogenes Gut. Ja, dann haben Sie nämlich kein Problem, was die Qualität und so weiter anbelangt. Ja, diese ganzen Variationsmöglichkeiten und so weiter, das haben Sie alles ausgeblendet. Dann haben Sie auch keine örtlichen, zeitlichen oder persönlichen Präferenzen. Mit Präferenzen meint man Vorlieben, das heißt, Ihnen ist das egal, ob Sie einen roten Apfel haben oder einen grünen, Ihnen ist das egal, ob Sie den Apfel jetzt kaufen oder morgen kaufen und Ihnen ist es auch völlig egal, ob Sie den Apfel bei einem, was weiß ich, älteren beleidigten Obstbauern kaufen oder bei irgendwie einer charmanten jungen Persönlichkeit. Ja, also das ist Ihnen völlig egal. Ja, Ihnen ist auch egal, ob Sie da noch ein nettes Gespräch dann davor oder danach haben als Verkaufs- oder Kaufanmahnung. Ja, ist Ihnen alles völlig egal. Es geht nur um diese eine Sache. Und diese eine Sache, die ist homogen. Ja. Und was dazu kommt, es gibt unendlich viele Anbieter und Nachfrager. Das heißt, wenn Sie es bei dem einen nicht mehr bekommen, dann können Sie einfach zum nächsten gehen. Ja, auf der Anbieterseite, ja, wenn einer nicht mehr anbieten kann oder will, dann gibt es sofort den nächsten Anbieter. Ja, also kein Problem, unendlich viele Anbieter und dasselbe auf der Nachfrageseite. Und ganz wichtig, Informationsannahme. Sie haben vollkommene Markttransparenz. Also selbst wenn ein Wurm in dem Apfel drin wäre, es kann ja sein, dass Sie einen Apfel mit Wurm kaufen wollen, dann wüssten Sie das auch schon. Also vollkommene Markttransparenz. Und das meine ich hier speziell, Sie sind also über die Güter informiert. Sie wissen, wenn Sie einen Apfel kaufen wollen, das ist ein Apfel. Sie kennen auch den Preis. Sie wissen auch, welchen Preis alle nehmen, also Sie haben vollkommene Transparenz, das heißt, Sie wissen auch, was ein Apfel in Frankfurt am Main kostet, was der auf der Insel Rügen kostet, was der, ja, weiß nicht, am Bodensee kostet, also Sie haben vollkommene Markttransparenz, also vollkommene Information. Und was noch dazu, also Sie sind noch doller, Sie sind schneller als Bugs Bunny. Sie haben eine unendlich hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Das heißt, diese Markttransaktion, diese Austauschbeziehung, die kommen immer sofort zustande. Ja, also sofort, zack, Sie denken da nicht drüber nach. Sie sind ja schon voll informiert, da müssen Sie nicht noch nachdenken. Das geht einfach, zack. Das heißt, Sie sind in sowas wie einem Gleichgewicht. Und das kann man halt abbilden. Ja, wenn Sie sich anschauen, was sind die Funktionen des Marktes. Dann ist es wichtig, eben die Koordinationsfunktion zu nennen. Da meint man die Koordination zwischen Angebot und Nachfrage. der Markt hat eine Verteilungsfunktion, also die Frage, wie werden die Güter verteilt. Und eine Signalfunktion, das heißt genau genommen nicht der Markt, sondern der Preis. Also es geht um den Preis als Ausgleichsmechanismus. Der Preis bringt Angebot und Nachfrage zum Ausgleich. Als viertes kann man die Allokationsfunktion nennen, also auch nochmal eine Lenkungsfunktion. Und wichtig sind eben die absoluten Preise, oder es sind nicht nur die absoluten Preise, sondern die relativen Preise. Ja, was man eben dann sich noch anschauen kann, ist die zur Produktionsstruktur. Ja, was wichtige Annahmen sind, ist die Konsumentensouveränität, das heißt, Konsumenten sind in ihrer Konsumentscheidung völlig frei. Sie entscheiden nach ihren persönlichen Präferenzen, also nach ihren persönlichen Vorlieben. Und da sie ja vollkommene Transparenz haben, also voll informiert sind, können sie also diese Präferenzen auch verwirklichen. Der Markt ist eine Art, oder bietet so eine Art Wahl. Und was man dann eben auch unterstellt, ist, dass nicht jeder über dieselbe finanzielle Ausstattung verfügt. Und es interessiert im Prinzip nur die kaufkräftige Nachfrage. Ja, Sie hatten am Anfang mal diese Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und Bedarfen. Also die Bedürfnisse sind ja im Prinzip unendlich groß. Aber das, was dann letztlich mit Kaufkraft versehen ist, was eben zur Nachfrage führt, der Bedarf, der ist nur kaum angegrenzt. Das hängt auch von der Einkommensverteilung ab. Ja, und damit kann man sagen, dass die Zusammensetzung der Produktion nicht unabhängig von der Verteilung der Einkommen und in Klammern auch der Vermögen ist. Also Vermögen gibt Ihnen ja die Möglichkeit, auch zusätzliche Einkünfte zu erzielen, Einkünfte aus Vermögen. Damit kommen Sie zu weiteren Einkommen. Und damit sehen Sie auch, dass Allokation, also dieser Marktmechanismus, der zur Bereitstellung von Gütern führt, ja, diese Allokation über den Markt, dass die nicht unabhängig ist von der Verteilung. Das heißt, man wird sich das in der Theorie immer getrennt anschauen, Allokationsfragen, Distributionsfragen, aber in der Realität können sie sich nicht trennen. Und das ist das Problem auch, was viele Politiker haben, ja, wenn sie sagen, Leipzig muss eine U-Bahn haben oder Leipzig muss eine Oper haben, dann greifen sie da immer in die Verteilung ein. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass eine Opernkarte hier in Leipzig so hoch subventioniert ist, dass wenn Sie zweimal im Monat in die Oper gehen, Sie mehr haben als ein Arbeitsbuchengeld 2 im Monat. Ja, Transfer. Das ist so. Also Sie greifen mit der Allokation in die Verteilungsfragen ein. Ja, und bauen wir einfach mal her, eben regelmäßig in die Oper, dann haben Sie ein Verteilungsproblem. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wie gestaltet man das Produktionsverfahren? Und da unterscheidet man hier zunächst mal zwei relativ einfache Geschichten. Und zwar einmal hat man hier ein arbeitsintensiveres Produktionsverfahren und zum anderen hat man hier ein kapitalintensiveres Produktionsverfahren. Das heißt, in dem einen Fall setzt man mehr Arbeit in Relation zu Kapital ein. Also hier oben ist das Verhältnis 100:1, während man dann in der zweiten Zeile einfach in Relation zur Arbeit mehr Kapital einsetzt. Hier sieht das Verhältnis 3:1 aus. Ja, und Sie sehen eben, dass die Preisrelation eben die Welt ist, 100, also 1 zu 10 und sich dann hier mal anschauen, wie sehen die Kosten aus. Also wenn Sie Arbeit mit einem Preis versehen, das ist der Lohn, haben wir ja eben schon festgestellt, dann kommen Sie hier in dem einfachen Beispiel, in dem Sie 100 mit 10 multiplizieren, auf 1000. Und wenn Sie Kapital mit einem Preis versehen, das ist der Zins, ja, man spricht auch von Benutzungskosten des Kapitals, User Cost of Capital, die setzen sich aus mehreren Bestandteilen zusammen, machen wir an der Stelle nicht im Detail, Sie können sich einfach merken, das ist der Zins, dann multiplizieren Sie mal 1 mit 100 und dann kommen Sie auf 100 und dann sehen Sie, es gibt hier Unterschiede, ja, wenn Sie dasselbe für das kapitalintensive Verfahren machen, dann sehen Sie, das kapitalintensivere Verfahren ist hier in dem von einfachen konstruierten Beispiel teurer als das arbeitsintensivere Produktionsverfahren. Das heißt, Sie würden die Wahl hätten, bei dieser Produktion, beispielsweise von Äpfeln, sich entschließen, eben den Traktor nicht zu kaufen, sondern lieber ein paar mehr Arbeitskräfte einzusetzen, als Sie würden sich für das arbeitsintensivere Produktionsverfahren entscheiden. Ja, etwas anders ist es hier im zweiten Fall. Ja, wenn jetzt eine Preisveränderung stattgefunden hat, dann sehen Sie, dass jetzt plötzlich das kapitalintensivere Verfahren günstiger sein kann. Also der Faktor Arbeit ist teurer geworden. Die Verhältnisse Kapital zu Arbeit, die hat sich nicht verändert. Ja, Sie sehen, dass sich hier die Relation verändert haben. Ja, über 1 zu 10 und jetzt hier nur noch 1 zu 5. Das heißt, Arbeit ist etwas teurer geworden in Relation zu Kapital. Und dann kommen Sie eben zu einem anderen Ergebnis. Jetzt sehen Sie, dass insgesamt eben das arbeitsintensivere Verfahren teurer geworden ist als das kapitalintensivere Verfahren. Und dann würden Sie möglicherweise Arbeitskräfte ersetzen durch einen Traktor. Ja, was meint man mit Do-Good-Days-Prinzip? Wer hat eine Frage? Ich hatte es zwar, aber ich kann es nicht. Ja, und die exakte Übersetzung? Also er hat im Prinzip nicht recht. Exakte Übersetzung? Ja, so ungefähr. Ich glaube, ich gebe, wie du gibst, wenn ich richtig liebe, oder? Okay. Dann geht der Punkt an Sie. Also, man hat hier dieses ganz klassische Machtprinzip. Do und des. Also, umgangssprachlich gesagt, wie du mir, so wie ich dir. Also, man will für eine Leistung immer eine Gegenleistung. Und wenn man halt Arbeit einsetzt, dann nicht aus Lux und Dallerei, sondern man will was dafür haben. Und das ist so das zentrale ökonomische Prinzip. Und was will man dafür haben? Einkommen, Einkünfte. Also das ist so die grundsätzliche ökonomische Denke. Man bewegt sich nur, wenn was dafür fließt, also wenn Geld, Gegenleistung, Einkommen dafür fließt. Ja, das ist die grundsätzliche ökonomische Denke, dass man so aus Freude arbeitet oder weil man sich wohl dabei fühlt, das kommt im Modell nicht vor. vor, sondern man setzt Arbeit oder man bietet Arbeit eben nur an, wenn man dafür eine Gegenleistung bekommt in Form von Einkommen. Ähnlich ist es bei Boden, also da gibt es den Ertrag des Bodens, die Grundrente, und bei Kapital, da haben Sie auch die Rente, die das Kapital abwirft, den Zinssatz und so weiter und so fort. Ja, was Sie da noch so an Kapitalerträgen haben können, Dividende und so weiter und so fort. So, das Wort werde ich nochmal nachschlagen und beim nächsten Mal nachliefern. So, Einkommenshöhe. Wie bestimmt sich die Einkommenshöhe? Also da sagt man einfach, das ist ein mathematischer Zusammenhang, also eine Funktion. Einkommenshöhe ist eine Funktion von Leistung, Nachfrage bzw. Transferzahlungen. Das heißt, das Einkommen kann sich darauf ergeben, dass man eben eine Gegenleistung erbringt, also dass man für dieses Einkommen zum Beispiel arbeitet oder eben den Boden zur Verfügung stellt oder wenn man da bestimmte Dinge nachgefragt werden oder Einkommen kann auch aus Transferzahlungen erfolgen. Also wenn wir an Sozialhilfe, diverse andere Sozialleistungen, Kindergeld und so weiter. Ja, stückchensweise wird, also man kann auch sagen, man hat da sowas wie Leistungsprinzip, wo man eben arbeitet, dann hat man Einkommen, oder wenn man so einen bestimmten Anspruch hat, also zum Beispiel, wenn man Leben lang als Beamter den Staat gedient hat, dann hat man halt Ansprüche auf die Beamtenversorgung, ja, aber das muss man auch ein Stück weit relativieren, ja, und das ja so viele Beispiele auch bewusst, wenn Sie zum Beispiel so an bestimmte Topstars denken oder an Sportler, ja, oder an bestimmte Unternehmer, die vielleicht ihr Unternehmen irgendwie an die Wand führen und trotzdem eine große Abwicklung bekommen. Ja, das sind dann immer so Beispiele, wo man sich fragt, ist das noch eine Leistung für die Gegenleistung? Also da wird dieses Leistungsprinzip, dieses Pro und Des eigentlich so ein bisschen in Frage gestellt. Ja. Und so eine absolut richtige Antwort muss man da nicht hin. Da ist man dann bei Wertfragen, bei Wertvorteilen, wie zum Beispiel der Frage, was ist ein gerechter Lohn? Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Da kann man dann verschiedene Gerechtigkeitstheorien heranführen. Ja, also da, und damit wird eben dieses Leistungsprinzip ein Stück weit relativiert, also in Frage gestellt. Und das ist auch völlig medizinisch zu tun und das wird auch getan. Ja, was dann noch ein Punkt ist, was Sie dann später auch vielleicht beschäftigen wird, wenn Sie sich mit Industriepolitik beschäftigen, ist auch die Frage der staatlichen Regulierung von bestimmten Wirtschaftszweigen. Wenn Sie sich mit Wettbewerbstheorien beschäftigen in der Ökonomie, dann kommen Sie um einen Begriff nicht herum, und das ist die Frage der Marktmacht. Also auch dieses Leistungsprinzip wird ein Stück weit in Frage gestellt durch die Marktmacht von Akteuren. Also wenn Sie es mit einem Markt zu tun haben, wo die Zahl der Anbieter sehr durchschaubar ist, dann können die zum Beispiel den Preis eher beeinflussen. Die können sich zum Beispiel untereinander absprechen, ja, oder sich parallel verhalten. Aber es gibt auch Märkte, wo sie nur einen einzigen Nachfrager haben. Und auch da geht dann von einem Nachfrager eine erhebliche Marktmacht aus. Ja, dann kann man eben noch primäre und sekundäre Einkommensverteilung unterscheiden. Was wichtiger ist, ist jetzt zu schauen, an welcher Stelle kommt jetzt eigentlich der Staat ins Spiel. Das habe ich schon mehrmals jetzt so anklingen lassen, aber man kann das noch ein bisschen Aber es kann eben auch passieren, dass das nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, oder dass es überhaupt nicht funktioniert, dass also bestimmte Ich hasse Studenten. Dann organisiert man sowas wie Wettbewerb. Aber in der Situation, wo noch kein Netz da ist, dann hat er gesagt, ich baue jetzt hier mal das Netz. Wir hatten natürliches Monopol. Warum? Weil wenn der jetzt einmal diese Kosten getragen hat, also das Netz finanziert hat, dann kann er die Züge zu einem sehr moderaten Preis fahren lassen. Ja, je länger das funktioniert, je länger der im Markt ist, desto billiger wird es, die Züge fahren zu lassen. Warum? Weil er im Prinzip nur noch die laufenden Betriebskosten finanzieren muss. Denn der Tunnel, der ist ja schon finanziert, der Eisenbahntunnel, die Eisenbahnbrücke, die Gleise und so weiter, diese Kosten sind ja schon aufgegeben. Ja, in der Vergangenheit, die hat er schon aufgegeben. Das heißt, er kann immer billiger sein als Unternehmen, die jetzt neu in den Markt kommen. Weil Unternehmen, die neu in den Markt kommen, die müssen ja erstmal dieses Preis legen. Ja, und damit sind die automatisch teurer als der, der das Preis schon in der Vergangenheit belegt hat und jetzt nur noch die laufenden Betriebskosten irgendwie reinbekommen muss. Sie haben also hier so ein natürliches Monopol. Sie haben keine Rivalität mehr. Also Sie brauchen keine Angst vor potenziellen Wettbewerbern haben. Wo Sie das sehr schön gesehen haben, ist als diese alternative Technologie des Transrapiden im Gespräch war, ja, da haben Sie genau dieses Problem. Ja, wenn der Transrapid auf die Gleise gepasst hätte, genauso wie der ICE, dann wäre das kein Problem gewesen. Ja, da hätte man einfach gesagt, ein schöner neuer Zug und passt aufs Gleise. Wir kaufen jetzt nicht mehr den Zug, sondern wir kaufen den Zug. Ja, aber funktioniert nicht. Das ist eine völlig andere Technologie, Magnettechnologie. Man muss ein völlig anderes Netz haben. Ja, und da hat man dann einfach ausgerechnet, ist es billiger, das Bahnnetz weiter zu benutzen oder bauen wir jetzt noch Strecken dazu. Ja, und Sie sehen, man hat das immer unter gerechnet und hier zu einer realen Strecke gekommen. Also man hatte diese eigenen. Das wäre in 2000 Jahren fertig geworden. Ist ja beim City-Tunnel, die wir haben auch 10 Jahre gebraucht. Und der Transrapid fährt inzwischen in China und verbindet zwar mit der Null, aber in China hat sich diese Technologie nicht durchgesetzt. Und das Wuchs der Geschichte ist eben diese natürliche Monopolsituation bei der Technologie. Aber es kann natürlich immer technologischen Wandel oder technischen Fortschritt auch geben, wo neue Technologien in den Raum kommen, wo es dann plötzlich sinnvoll ist. Ja, was auch so ein Klassiker ist, ist Gas. Zum Beispiel Gasrohr ist auch natürliches Monopol, also die werden nicht mehrere Gasleitungen nebeneinander gehen. Aber man sieht das in gewisser Weise doch, ja, man kann eine zweite Gasleitung legen. Ja, Sie merken auch, wie man dafür im internationalen Wettbewerb der einzelnen Standorte dann auch am Ball ist, ja, also dann doch noch irgendwo eine Pipeline langlegt, um das eine oder andere Land zu umgehen. Also es ist immer auch eine Frage, ja, das kommt drauf an. Aber ich glaube, Sie haben prinzipiell schon gesagt, was man mit natürlichem Monopol meinen kann. Der andere Punkt, das kennen Sie schon, das ist nichts Neues, das hat Thomas Lenk schon erklärt, sind öffentliche Güter. Nicht Ausschließbarkeit vom Konsum. Wir erinnern sich, private Güter haben sich dadurch charakterisiert, dass sie Rivalität im Konsum haben und sie schließen andere automatisch von der Nutzung aus. Das heißt, wenn Sie morgens vorm Spiegel stehen, die Zahnbürste in den Mund nehmen, dann haben Sie andere von der Nutzung ausgeschlossen. Wenn Sie in den Apfel beißen, dann, und Sie haben das Stück Apfel im Bauch, dann kriegt das kein anderer mehr. Ja, automatisch mit dem Konsum, indem Sie in den Apfel reinbeißen, haben Sie andere von der Nutzung ausgeschlossen. Genauso Mineralwasser, wir haben hier Flasche. Wenn Sie davon trinken, der Schluck, der in Ihrem Bauch ist, der ist weg. Ja, das ist ein Gut, wo Sie Rivalität im Konsum haben, bevor Sie das konsumieren oder nutzen, sind andere vom Konsum ausgeschlossen. Wo das nicht so ist, sind rein öffentliche Güter. Da haben Sie eben keine Rivalität im Konsum. Also wenn ich Wasser so als globale Ressource sehe, dann mehr Wasser, wo wir mit dem Schiff drauf fahren, da hat kann jeder noch nicht, ja, bis vielleicht irgendwann irgendwelche Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Ja, da haben sie so in gewisser Weise den Charakter des öffentlichen Gutes. Oder jetzt hier die Luft im Raum. Ja, dadurch, dass ich atme, ist jetzt von Ihnen niemand umgefallen. Also wir machen uns offensichtlich keine Rivalität im Konsum. Ja, doch, ich finde, das ist ein abgeschlossenes System. Wenn man mit jemandem joggen geht, sollte der umfallen. Das ist ein abgeschlossenes System, wäre schon. Sondern es hat auch einige andere Gründe. Das heißt, die machen sich keine Rivalität im Konsum. Ja, Luft ist ein sehr gutes Beispiel für eine. Ja, ich auch. Das ist aber schon von einem. Ja, das Problem dieser öffentlichen Güter ist halt, dass sie jeder einfach frei nutzen kann, ohne dafür zu bezahlen. Also jeder einfach atmen kann, ohne dass er dafür regelmäßig was in einen Geldtopf steckt. Dann wird niemand dazu beitragen, dass dieses Gut zustande kommt. Also wenn Sie zum Beispiel saubere Luft brauchen, um atmen zu können, dann besteht offensichtlich kein Interesse daran, dies zu erhalten. Ja, also viele von Ihnen könnten jetzt auch auf die Idee kommen, auch es ist ganz nett, dem zuzuhören, aber ich könnte mir jetzt mal eine Zigarette anzünden. Ja, und vielleicht der eine oder andere meint noch, vielleicht mache ich auch noch ein Fischfeuerwerk, weil das ist immer ganz lustig. Ja, und dann wird so langsam die Luft hier drin geklappt, dann ist sie angeschwefelt und so weiter. Dann merken Sie, dass diese öffentliche Kultur übernutzt wird. Ja, Sie kommen also dahin, dass Sie fragen, ja, wo kommt jetzt eigentlich die Luft her? Ja, die saubere Luft. Ja, keiner hat ein Interesse daran, diese saubere Luft bereitzustellen, weil man sie ja eigentlich frei konsumieren kann, ohne dafür zu zahlen. Ja, ähnlich ist das. Wenn Sie zum Beispiel einen Springbrunnen nehmen, einen öffentlichen Springbrunnen, und dann nehmen Sie ein öffentliches Feuerwerk. Ja, da können auch noch also ziemlich viele zuschauen, ohne dass man sich Konkurrenz macht. Ja, das ist, also Leipzig hat jetzt so eine besondere flache Lage. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es in Leipzig so viele Feuerwerke gibt. Denn ich habe auch die Erfahrung gemacht, in einer anderen Region, wo man eine Tallage hatte, dass das irgendwann nicht mehr so häufig zustande gekommen ist. Warum? Weil man das Feuerwerk eben auch kostenlos vom Berg aus anschauen kann. Ja, und da wurde immer ein Feuerwerk organisiert, das war verbunden mit einer Veranstaltung und da hat man 10 Euro Eintritt bezahlt. Und da kamen viele Leute auf die Idee, warum soll ich jetzt eigentlich immer 10 Euro bezahlen? Eigentlich gehe ich doch nur wegen dem Feuerwerk dahin. Und das Feuerwerk sehe ich doch sogar noch besser, wenn ich da auf dem Berg stehe. Also mir ist es genauso gut. Also ich kann das genauso konsumieren, auch wenn ich diese 10 Euro nicht bezahle. Und dann könnt ihr den Vorhang vormachen. Kam halt immer weniger Geld in den Topf, kann immer mehr Leute auf den Trichter, ich kann das ja eigentlich kostenlos konsumieren, also eben öffentliches Gut. Ja, und man kann sie nicht ausschließen. Ich meine, man kann das so machen wie am Sonntag bei der Rechtsnachstellung der großen Völkerfracht, indem man einen Baum und umzieht und zuhängt. Aber das ist ja auch mit zusätzlichen Kosten, mit zusätzlichen Aufwand verbunden. Prinzipiell ist es erstmal gar nicht möglich, andere auszuschließen. Und dann ist halt die Frage, kommt das noch zustande? Und im Beispiel, was ich eben erzählt habe, war es wirklich so, dass dieses Feuerwerk oder nicht mehr zustande kam. Und an der Stelle sagt man dann, wenn das so Güter sind wie sauberes Wasser, saubere Luft, da soll der Staat dann in Aktion treten. Und entweder selbst bereitstellen oder zumindest für die Bereitstellung sorgen, indem man die Regeln so gestaltet, dass dieses Gut zustande kommt. Und hier im Hörsaal macht der Staat, in dem Fall eben das Land, das einfach so, indem man sagt, es gibt die Regeln, die darf nicht geraucht werden. Ja, und automatisch bleibt die Luft sauber. Ja, hier gibt es mal ein Beispiel. Ja, Boah, ist die Folie nicht online? Das kotzt mich echt an. Nee, auf dem nächsten Bild. Ja, aber warum steht denn die Präsentation nicht online? Also die Frage ist, ob so öffentliches Buchhalten bereitgestellt wird oder nicht. Und dann ist halt die Frage, was ist es dem Einzelnen wert? Und hier unterscheidet man zwei Personen, ja, und dem einen ist es halt etwas mehr wert als dem anderen, 800 Euro, dem anderen 600 Euro. Und dieses Buchsaufbelucht zum Beispiel hat einen Anschaffungspreis oder Anschaffungskosten von 1.000 Euro. Und das wären ja einfach, wenn Sie es mal ausrechnen, für jeden 500 Euro. Und dann können Sie mal ausrechnen, was die Differenz ist zur persönlichen individuellen Wertschätzung. Dann bleibt da für den Tisch eine Differenz von 300 und für den Blumen von 100. Ja, das haben Sie also hier in der Box. Da würden also beide zustimmen. Ja, Sie können das dann auch etwas anders konstruieren, dass also diese Differenzen vielleicht anders sind. Zum Beispiel für einen wird der beiden negativ. Da werden Sie die Kosten anders aufteilen, weil Sie eben nicht entdecken, wie die eigentlichen Differenzen sind. Ja, dann kann es passieren, dass eben der eine zustimmt, der andere aber ablehnt. Beziehungsweise hier haben Sie den spiegelbildlichen Fall. Oder kommt für beide drauf, dann würden wohl beide ablehnen. Und da haben sie eben das Problem, dass sie aufgrund dieses individuellen Anreizes, dass sie kollektiv frei konsumieren können, ohne dass sie so einen eigenen Beitrag leisten, dass das nicht zustande kommt. Ja. Und Tendenz geht eben diese Ecke hier unten, ja, dass sie ihre tatsächliche Referenz und was das wert ist, nicht aufdenken, weil sie davon ausgehen oder erwarten, dass es der andere ja bezahlt. Ich selbst komme nicht auf die Idee, hier ein großes Feuerwerk zu organisieren, weil es mir vollkommen ausreichend ist, wenn ich ab und zu mal einen sehe. Und wenn immer mehr so denken, dann kommen die auch auf den Sitzer und es finden dann immer weniger Feuerwerk statt. Und irgendwann ist man an dem Punkt, wo es kein Feuerwerk mehr gibt. Aber theoretisch das ist ein Beispiel gedacht, um zu signalisieren, die Tendenz geht dahin, dass man eben kein, dass dieses öffentliche Kind nicht mehr bereitgestellt wird. Dann neben dem natürlichen Monopol und den öffentlichen Gütern haben wir als drittes Marktversagen oder als dritten Marktversagen-Tatbestand die externen Effekte. Damit sind Effekte gemeint, die von diesem Handeln der Marktakteure, also von Anbieter oder Nachfrager oder beiden, ausgehen, aber innerhalb dieser Aufkaufsbeziehung nicht vermittelt werden, die also unbedarfte Dritte betreffen, die nicht in dieser Aufkaufsbeziehung involviert sind. Beispiele dafür gibt es viele. Man unterscheidet also positive externe Effekte und negative externe Effekte. Beispiel für einen positiven externen Effekt ist zum Beispiel, wenn Sie Ihren Vorgarten sehr schön pflegen oder die Fassade Ihres Hauses mit Stuck Flugbuffet und so weiter, dann profitieren andere davon, die vorbeilaufen und die mit ihnen aber nicht eben in einer Marktinteraktion stehen. Also die zahlen ja nicht dafür, dass sie sich die Grünflächen und so weiter da vor den Häusern anschauen. Das sind private Grundstücke und sind Privatpersonen, die sich dazu entschlossen haben, diese ihre eigenen Grundstücke irgendwie zu verschönern. Ja, und andere profitieren davon, ohne dass sie irgendwie eine Gegenleistung, also Logo-Test ist da nicht verwirklicht. Wir haben auch Vorlesungen, die nächsten zwei sind Vorlesungen, das haben sie auch im negativen Sinne, zum Beispiel, wenn sie im Auto sitzen und dann einen Verbrennungsmotor, dann entstehen dabei auch schädliche Abgase. Die schädlichen Abgase, die fliegen hinten raus, die treffen andere. Ja. Oder wenn sie eine Fabrik haben, wo sie produzieren, die Abwässer gehen vielleicht irgendwo ins Wasser. Also heute ist man schon etwas weiter. Ja, das ist so 70er Jahre etwa. Theorie der externen Effekte. Und die Grundlagen dafür in den 20er Jahren. Heute ist man schon so weit, dass man sagt, man braucht da Filter und so weiter, um das zu internalisieren. Weil es ist auch eine ganz einfache Variante der Internalisierung denkbar. Sie leiten einfach die Abgase vom Auspuff, die hinten rauskommen. Sie verlängern einfach dieses Rohr ums Auto rum und führen das vorne wieder rein. Und wenn Sie, der da im Auto sitzt am Lenkrad, dann diese Abgase einatmen, dann fahren Sie nur so weit, wie Sie noch atmen können. Das heißt, die Produktionsmenge oder in dem Fall eben die gefahrene Strecke, die wird sich so stark reduzieren, wie Sie eben dann diese externen Kosten, die sonst andere treffen würden und nicht Sie selbst, eben auch mit vertragen oder ertragen können oder übernehmen können. Da haben Sie praktisch so eine Internalisierung externer Effekte. Da gibt es ganz unterschiedliche Instrumente, das werden Sie später Umweltökonomen werden Sie da ganz Instrumente kennenlernen, wie man diese externen Effekte internalisieren kann, wie der Staat eben da eingreifen kann. Wir machen das auch die gute im Master in der Finanzpolitik. Teuer, oder? Das ist 40 Euro. Da schauen wir uns an, zum Beispiel, wie 40 Euro dafür bezahlen. Die Umweltsteuer funktionieren, also was so oder die 30. Mechanismen sind, die mit meinem akuten das reicht nicht. Das ist schon schick. Ich hab keine Werbezeit. Scheiß Euro-Kurs. Ja, ich schalte wieder ab. So nicht die öffentliche das Recht ausdrücken? Ich hab dir gestern geschrieben. Ach ja, irgendwer hat mir in meiner Nacht geschrieben, ja? Wo war's das? Gesteuert werden. Also man kann auch sagen, ohne dass irgendwer hat mir meine Nacht geschrieben. Das kann ich auch nicht lesen, weil aber. Ich schreibe so gerne mal um 2 Uhr morgens oder so. Von den Auswirkungen betroffen sind. Also wenn Sie zum Beispiel eine Fabrik am Wasser haben, die Abwässer in den Fluss geleitet werden, dann sind Sie im Fluss vielleicht Fische fangen. Dann ich habe den Fluss zum Beispiel. Nein, Mann, 1.24 Uhr. Hier auf Facebook war das. Und das der Fischer oder Badegast ist, der so, hat eine Beziehung mit den Farben. Ich habe schon auch schon. Dann bin ich auch gefragt. Was? Und das war das mit dem Unternehmen. Was war das denn? Ja, hat überhaupt kein Interesse an dem. Was ist das denn? Also, ich stehe so. Was bist du da schon? Ich sag nur, was ist das denn? Ich brauche dafür auch noch ein Cappuccino und das ist alles super. Und damit kommt es eben zu einer Fehlallokation. Also das ist ja lecker. Das hätte ich so nicht aufgefallen. Ich habe immer Augen, ich habe das sofort. Wenn ich nicht 12 Stunden geschlafen habe, ist es so. Nicht mit Berücksichtigung Staatsversagen. Sondern eben diese externen Kosten auch mit berücksichtigen würde, dann würde man viel weniger sparen, die Sparen wäre viel geringer. Was erzählt ihr da eigentlich? Ja, und man kann als Gewinn machen, sozusagen, man kann nur eine mehr schicken als hier, kann man auch nennen, unvollständige Informationen. Das haben Sie zum Beispiel auf Arbeitsmärkten. Ja, Sie wissen nicht, wenn Sie jemanden neu einstellen, ist das jemand, der vielleicht eine Vorliebe für Kaufen hat oder so, oder mit dem auch, was kann der eigentlich leisten, ist der qualifiziert und so weiter. Und auch das darf man nicht mal eben dagegen zu steuern, indem man einen höheren Lohn zahlt, wo vielleicht einen Anreiz hat, nicht Arbeitsfummelei zu betreiben oder indem man schaut, was hat der für Zeugnisse, was hat der für Qualifikationen. Also man sucht nach irgendwelchen Signalen, die eben helfen, diese Problem der unvollständigen Informationen zu verbinden. Ja, jetzt haben wir zum Marktversagen. Ich habe Ihnen am Anfang gezeigt, es gibt noch einen weiteren Punkt, nämlich die Merkurisierung. Und da kann man auch nochmal auf die unvollständige Information. Also Merkurisierung soll, also bedeutet, dass der Staat verbessern, eingreifen soll. Es handelt sich also um private Güter, wie zum Beispiel Bildung, ja, wo man sagt, Bildung oder das sagen wir, der Rechtsschulbildung kommt auch privat zustande. Ja. Also manchmal wird zum Beispiel Frankreich genannt, wo sehr viele Privatschulen existieren, aber sie haben auch extrem viele Piraten. Ich finde, das ist alles auch. Jeder hat mindestens zwei Privatschulen. Ja. Staat sagen, finde ich nicht so wenig. Ja, also das ist ein privates Gut. Und offensichtlich funktioniert auch der Markt. Dann kann ich mich da vollkommen nicht rückziehen. Aber jetzt könnten vielleicht so Menschen, die nur begrenzte finanzielle Mittel führen, aus irgendwelchen Gründen sagen, ja, ich gebe das Geld lieber für was anderes aus. Oder ich schicke mein Kind auf besonders billige Schule, ja. Und man erreicht vielleicht nicht die Qualität, die Ausbildungsqualität, die Schulbildungsqualität, die gesellschaftlich sinnvoll wäre. Und deswegen sagt man, okay, da ist die unvollständige Information bei den Leuten, die wissen nicht, wie viel Bildung ist notwendig, um bestimmte berufliche Ziele zu erreichen. Da braucht man Differentialrechnungen und Integralrechnungen, um Kassner werden zu können. Ja, das weiß kaum jemand. Oder irgendeinen anderen Beruf ergreifen zu können. Ja, und weil eben diese Information unvollständig ist, deswegen soll der Staat da eingreifen. 50 Euro pro Schüler pro Monat. Was eben allen bestimmten Möglichkeiten dann eröffnet. Ich finde es nicht viel. Man kann aber auch sagen, wie ich eben schon angedeutet habe, dass die Präferenzen verzerrt sind. Nee, die Schule war extrem gut. So gut hast du das normalerweise nicht. Wenn Sie sich anschauen, wie ist das mit den Studium, da gibt es immer viele Leute, die sagen, wow, was ist das Studium? Ist es nicht wichtiger, wenn du erstmal Geld verdienst? Also du musst erstmal Geld verdienen, damit du überhaupt merkst, was das wert ist. Und da kann man auch sagen, offensichtlich sind Präferenzen verzerrt, denn wenn Sie studieren, dann eröffnet sich das Ganze an Möglichkeiten und man weiß, die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ist eigentlich ein Studium. Das heißt, die Präferenzen sind offensichtlich verzerrt. Ich könnte auch Theologie studieren. Da kann man auch sagen, okay, der Staat soll eingreifen und ein bestimmtes Niveau sichern, soll also den Hochschulzugang für möglichst viele eröffnen. Ja, ob die Akademikerarbeitslosenquoten dann immer noch so gut aussehen, wenn nahezu jeder ein Studium hat, ist ein anderes Thema, das ich jetzt an der Stelle nicht diskutieren. Man kann aber auch sagen, dass einfach die Einkommensverteilung, so wie sie besteht, falsch ist und dass der Staat da eben die Verteilungssituation verbessern soll. Also auch da, wenn die Politisierung stattfindet, indem man sagt, wenn man jetzt Bildung für alle ermöglicht, dann oder Gesundheit für alle oder eben Altersversorgung für alle, dass man da auch die Einkommensverteilung einbringt. Beispiel noch für verzerrte Präferenzen könnte auch die Altersversorgung sein. Also Freitag muss man die, also ich vermute mal, dass die wenigsten von Ihnen jetzt eine Riester-Rente oder irgendwas abgeschlossen haben. Also ich denke, die meisten von Ihnen, die werden erstmal überlegen, ich muss in Leipzig Wohnmiete bezahlen und muss essen und trinken und abends will ich auch nicht allein in Kämmerlein hocken, sondern ich gehe mal ins Kino und das kostet auch Geld. Und für eine Altersvorsorge bleibt nichts übrig. Ja? Ich weiß nicht, wie der DGB-Typ ist, Mette, das versteht uns ja nicht. Ihnen geht es genauso, Sie sitzen wieder allein im Kämmerlein und es wäre ganz gut, wenn Sie eigentlich ein bisschen Geld hätten, damit tagsüber immer mal jemand kommen kann und da schauen kann. Das heißt, eigentlich wäre es nicht schlecht. Heute? Ja, ich muss jetzt 20 Euro auf meine Messerkarte aufladen. Damit Sie im Alter auch ein bisschen was haben. Das heißt, Ihre Präferenzen sind da in Richtung Gegenwart. Ich mache dann 3,20 Euro. Ich weiß ja gar nicht, was er mitnimmt. Was in 50 Jahren für Sie wichtig sein könnte. Ich glaube, das ist nicht mal 3,50 Euro. Ich kriege 3,50 Euro. Sobald du wieder flüssig bist. Ich gucke schon jeden Tag rein. Und soll durch soziale Sicherung dann dafür sorgen, dass hier eben eine Verbesserung der Situation stattfindet. Ist ja noch eine Woche. Ziel dieser staatlichen 4 Euro für eine Woche. Wenn du irgendwas brauchst, dann habe ich Bescheid. Ich kann das Ganze viel zu. Ich kann den ganzen Kopie für 100 Euro leihen, wenn es brauchst. Ich leihe nicht gerne was raus, weil es gerade nicht hohe Beträge, weil ich das nicht immer so schnell zurückzahlen kann. Ja. Aber man will auch gesellschaftlich Würde ich dir das erst nächsten Monat wiedergeben können oder darauf den Monat, weil ich den ersten Monat erst noch 50 Euro zurücklegen muss. Ich kann doch 5 Euro leihen. Um die soziale Situation zu verbessern. Also, hätte man auch. Kann man auch allein sagen. Keine Ahnung, ich weiß es. Ich verstehe das sowieso nicht. Das ist blöd dafür. Ja, ich glaube schon. Nee, ist nicht drin. Warum laden die denn die Führung nicht hoch?